It is so wonderful to be here. Es ist so wunderbar, hier zu sein. I found out today that there are 1,300 people here registered. Ich habe heute herausgefunden, dass hier 1,300 Menschen registriert sind. In Czech Republic. In der Tschechischen Republik. Loving Jesus. Die Jesus lieben. Holy Spirit, we love you. Heiliger Geist, wir lieben dich so sehr. Thank you that today we can trust you. Danke, dass wir dir heute vertrauen können. Thank you that we don't have to rely on ourselves. Danke, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen müssen. Thank you that we can totally trust you. Danke, dass wir dir total vertrauen können. Holy Spirit, we want these next 2 days to be your time. Heiliger Geist, wir wollen, dass die nächsten 2 Tage deine Zeit sind. So we totally surrender to you. Deshalb geben wir uns vollkommen hin. Anything you desire to do, we will quickly follow. Alles, was du tun willst, werden wir schnell folgen. Anything you choose. Alles, du entscheidest. This is your moment. Das ist dein Moment. And we promise to glorify the name of Jesus alone. Und wir versprechen, dass wir alleine den Namen Jesus verherrlichen. So we surrender to you. Deshalb geben wir uns dir hin. Thank you. Danke. Amen. Amen. I am so grateful for Roman and his wife to organizing this conference. Ich bin so dankbar für Roman und seine Frau, die diese Konferenz organisierten. I don't really know him very well yet. Ich kenne ihn noch nicht sehr gut. Only in the spirit. Nur im Geist. But over the next couple of days I hope I get to know him better. Aber im Laufe der nächsten Tage lerne ich ihn hoffentlich besser kennen. And I'm also very thankful that my wife is with me. Und ich bin sehr dankbar, dass meine Frau mit mir hier ist. I've spent too many days, months, years in my life without her. Ich habe zu viele Tage, Monate, Jahre in meinem Leben ohne sie verbracht. And I am so glad when she is with me. Und ich bin so froh, wenn sie bei mir ist. She's been so faithful to me. Sie war so treu zu mir. I always say there would be no woman in the world who would have stayed with me. Ich sage immer, es gibt keine Frau auf der Welt, die bei mir geblieben wäre. She did. Sie hat es getan. She stayed with me for 37 years. Sie ist 37 Jahre lang bei mir geblieben. Do you know, when I met Debbie 40 years ago, als ich Debbie vor 40 Jahren traf, we never decided to get married because we thought we liked each other. Haben wir nie beschlossen zu heiraten, weil wir dachten, dass wir einander mochten. Well, I liked her, but she didn't like me. Naja, ich mochte sie, aber sie mochte mich nicht. But we got married because we knew God wanted us to serve him together. Wir haben geheiratet, weil wir wussten, Gott wollte, dass wir ihm zusammen dienen. And we've been serving him together for 37 years. Und wir dienen ihm nun zusammen seit 37 Jahren. I'm also really thankful that Daniel and Annalegia here with me. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass Daniel und Annalegia hier mit mir sind. Daniel, I have no words to describe him. Mir fehlen die Worte, um Daniel zu beschreiben. God has given me an incredible young man that he trusted me with. Gott hat mir einen unglaublichen jungen Mann gegeben, den er mir anvertraut hat. Together we have seen, I don't know, a few thousand miracles. Zusammen haben wir, ich weiß nicht, wie viele tausend Wunder gesehen. Together we've seen everything that you can imagine. Zusammen haben wir alles gesehen, was ihr euch vorstellen könnt. It is such an incredible pleasure and fun to serve Jesus with him. Es ist so eine unvorstellbare Freude und ein Spaß, Jesus mit ihm zu dienen. Many of you know him from the internet. Viele von euch kennen ihn aus dem Internet. Well, now you get to know him for real. Jetzt könnt ihr ihn in echt kennenlernen. He's very cuddly. Er ist sehr knuddelig. He doesn't speak Czech, but he speaks good English. Er spricht kein Tschechisch, aber er spricht gut Englisch. So if you speak English, come up and cuddle him. He likes that. Wenn du Englisch sprichst, komm und knuddle ihn. Er mag das. And I guess the world would say he was very lucky. Und die Welt würde wahrscheinlich sagen, er hatte viel Glück. But God calls it blessed. Aber Gott nennt das gesegnet. He found an amazing wife. Er hat eine fantastische Frau gefunden. Annalegia is a doctor. Annalegia ist eine Ärztin. She sees miracles every week. Sie sieht jede Woche Wunder. She prays for the sick and the miracles happen. Sie betet für die Kranken und Wunder geschehen. I've known Anna for almost as long as I've lived in Brazil. Ich kenne Anna fast so lang, wie ich in Brasilien lebe. She's very precious to my heart. Sie ist sehr kostbar für mein Herz. So I'm allowed to be here with three of the most precious people of my life. Ich habe also das Vorrecht, hier mit drei der kostbarsten Menschen meines Lebens zu sein. Thank you, Roman, for making that possible. Danke, Roman, dass du das möglich gemacht hast. It's very difficult for me to even think of speaking tonight. Es ist sehr schwierig für mich, heute Abend auch nur zu sprechen. So many things are racing through my heart. So viele Dinge rasen durch mein Herz. And I'm trying to find out what the Holy Spirit is trying to say through all of this. Und ich versuche herauszufinden, was der Heilige Geist durch all das sagen will. I want to talk about two things tonight. Ich werde heute Abend über zwei Dinge sprechen. The first one is redemption and the second one is sowing a seed. Das erste ist Erlösung und das zweite ist einen Samen säen. As we were driving here today from Vienna, we flew in from Brazil yesterday. Als wir heute von Wien hierher fuhren, wir sind gestern aus Brasilien hergeflogen. And we stayed overnight in Vienna and drove here today. Wir übernachteten in Wien und fuhren heute hierher. I was sitting in my car and I was praying and thinking and trying to figure out what's going on. Ich saß in meinem Auto und betete und dachte nach und versuchte herauszufinden, was los ist. And I remembered. Und ich erinnerte mich. That approximately 36 years ago. Dass Debbie vor etwa 36 Jahren. Debbie went to Prague the first time in her life. Zum ersten Mal in ihrem Leben nach Prag fuhr. Now, I'm going to say something and you can just believe it or not. Ich werde jetzt etwas sagen und ihr könnt es glauben oder nicht. But I know it's the truth. Aber ich weiß, dass das die Wahrheit ist. 36 years ago, I was in my first year of being married to Debbie. Vor 36 Jahren, es war mein erstes Ehejahr mit Debbie. Debbie's American. Debbie ist Amerikanerin. And she got pregnant. Und sie wurde schwanger. We wanted to have children quickly. Wir wollten schnell Kinder bekommen. And Debbie had a very little belly. Debbie hatte einen ganz kleinen Bauch. She was at the beginning of her pregnancy. Sie war am Anfang ihrer Schwangerschaft. There was no Czech Republic. Es gab damals keine Tschechische Republik. There was no Slovakia. Es gab auch keine Slowakei. There was Czechoslovakia. Es gab die Tschechoslowakei. You people remember some of you? Erinnern sich noch einige von euch daran? And I had the brilliant idea. Und ich hatte die brillante Idee, to use my wife, meine Frau zu nutzen, to make her look 9 months pregnant, und sie aussehen zu lassen, als wäre sie im 9. Monat schwanger. And to smuggle Christian material to Czechoslovakia to help Christians. Damit ich christliche Materialien in die Tschechoslowakei schmuggeln konnte, um Christen zu helfen. And she was crazy enough to do it. Und sie war verrückt genug, es zu tun. So we put all this Christian material on her belly. Wir banden also all diese christlichen Materialien um ihren Bauch. We put a jumper over it, a sweater over it. Und sie zog dann ein Sweatshirt darüber. And a coat, und einen Mantel, made her look this big pregnant woman. Sodass sie wie diese schwangere Frau aussah. And we came in. Und wir kamen durch. And I remember when we came to the border, she got very nervous. Und ich erinnere mich, als wir zur Grenze kamen, wurde sie sehr nervös. She said, "What happens if they will find this?" Sie sagte, was passiert, wenn sie das finden? I said, "I don't know, you probably go to a communist prison." Ich sagte, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich in ein kommunistisches Gefängnis gehen. Said, "And my baby has to be born in a communist prison?" Sie sagte, und mein Baby muss in einem kommunistischen Gefängnis geboren werden? If they don't kill you and the baby, yes. Wenn sie dich und das Baby nicht töten, ja. And we came here. Und wir kamen hierher. And then I remember. Und dann erinnere ich mich. We had to memorize where we took this stuff. Wir mussten auswendig lernen, wohin wir diese Dinge bringen sollten. Because if we would have an address, some of you guys know, if they would have found it, they would have persecuted these Christians. Denn wenn man eine Adresse hatte, einige von euch wissen das, wenn sie sie gefunden hätten, würden diese Christen verfolgt werden. So, I jumped on the metro, I went on the tram, we ran through Prague. Ich sprang also in die Metro, wir stiegen in die Tram und wir liefen durch Prag. 87, we didn't have Google. And Internet and iPhones. 1987 hatten wir kein Google und kein Internet oder iPhones. I had everything memorized. Ich hatte alles auswendig gelernt. Over and over again. Immer und immer wieder. Hier lang. And I remember when we got to Prague, und ich erinnere mich, als wir nach Prag kamen, I said to Debbie, don't speak to me. Sagte ich zu Debbie, sprich nicht mit mir. Because otherwise they know you are a foreigner. Denn sonst wissen sie, dass du ein Ausländer bist. Just follow me. Folge mir einfach nach. She did. Sie tat es. And then eventually we found the apartment. Und wir fanden tatsächlich die Wohnung. I rang the doorbell. Ich klingelte. And I walked in. Und ging hinein. And I said a word. Ich sagte ein Wort. And there was a woman that I didn't know who she was. Und da war eine Frau, die ich nicht kannte. No idea who that woman was. Ich hatte keine Ahnung, wer diese Frau war. And she had a little child. Und sie hatte ein kleines Kind. And she didn't speak German or English. Und sie sprach weder Deutsch noch Englisch. She walks out of the door and closes the door. Sie ging zur Tür hinaus und schloss die Tür. And she leaves us alone with the little child. Und sie ließ uns alleine mit dem kleinen Kind. And Debbie panicked. Und Debbie bekam Panik. She said, she's calling the police. Sie sagte, sie ruft die Polizei. We are going to prison. Wir kommen ins Gefängnis. I said, everything is okay. Ich sagte, alles ist okay. She said, no, it's not. Sie sagte, nein, ist es nicht. No mother in the world would leave a little child with two strangers. Keine Mutter in der Welt würde ein kleines Kind mit zwei Fremden lassen. This woman doesn't know who we are. Diese Frau weiß nicht, wer wir sind. She's calling the police. Sie ruft die Polizei. I said, no, she's probably gonna find somebody who can translate. Ich sagte, nein, sie sucht wahrscheinlich jemanden, der übersetzen kann. But she did. Und das tat sie. We're still alive. Wir leben immer noch. 36 years ago, vor 36 Jahren, we were crazy enough to believe it is always worth it to sow a seed. Waren wir verrückt genug zu glauben, dass es immer wert ist, einen Samen zu sehen? And the Lord has been speaking to me so much about the importance of sowing the seed. Und der Herr spricht so viel mit mir über die Wichtigkeit, Samen zu sehen. See, the Apostle Paul tells the Galatians, der Apostel Paulus sagt zu den Galatern, that everything we will sow, we will reap. Dass wir alles, was wir sehen, auch ernten werden. And he tells the Galatians in the sixth chapter, und er sagt den Galatern im Kapitel 6, that we will sow according to, we will reap according to what we sow. Dass wir gemäß dem ernten, was wir sehen. Look what he says in verse 7. Schau, was er in Vers 7 sagt. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. For who sows unto his flesh, he will reap of his flesh corruption. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Listen. Hört zu. Maybe this sounds a little crazy to me, but I'm very crazy. Vielleicht hört sich das ein bisschen verrückt für dich an, aber ich bin sehr verrückt. At least that's the reputation I have. Zumindest habe ich diesen Ruf. And I'm starting to believe it. Und ich fange an, es zu glauben. I really believe in my heart. Ich glaube wirklich in meinem Herzen, that if 36 years ago Debbie and I would not have planted that seed into this country, we would not be here today. Wenn Debbie und ich vor 36 Jahren nicht diesen Samen in dieses Land gepflanzt hätten, wären wir heute nicht hier. You see, there are no coincidences with the kingdom of God. Seht ihr, es gibt keine Zufälle im Reich Gottes. God does everything intentional. Gott macht alles mit Absicht. In the kingdom of God, everything happens by spiritual laws. Im Reich Gottes passiert alles aufgrund geistlicher Gesetze. And it's one of the spiritual laws that whatever seed you plant, you are going to reap the harvest. Und es ist eines der geistlichen Gesetze, dass welche Saat auch immer du säst, du wirst am Ende genau das ernten. And so few Christians understand this principle. Und so wenige Christen verstehen dieses Prinzip. Think about this. Überleg mal. If the law of sowing and reaping stops to work, wenn das Gesetz von Saat und Ernte nicht mehr funktionieren würde, in a very short period of time, life will stop to exist. Gäbe es nach sehr kurzer Zeit kein Leben mehr. I'm wearing a T-shirt because somebody planted cotton. Ich habe ein T-Shirt an, weil jemand Baumwolle angepflanzt hat. Today I ate a very nice piece of meat. Heute habe ich ein schönes Stück Fleisch gegessen. It was a lamb. Es war Lamm. If the male lamb would not have planted the seed into the female sheep, I would have no meat. Wenn das männliche Schaf keinen Samen in das weibliche Schaf gepflanzt hätte, hätte ich kein Fleisch gehabt. If the husband or the father, the man, doesn't sow the seed into the womb of the wife, life will stop in a few decades. Wenn der Vater, der Mann, den Samen nicht in die Frau sehen würde, würde das Leben in wenigen Jahrzehnten aufhören. Everything works because there is a law called sowing and reaping. Alles funktioniert, weil es ein Gesetz gibt, das Saat und Ernte heißt. Alles. And sometimes we think our seed is not very powerful. Und manchmal denken wir, dass unser Samen nicht sehr kraftvoll ist. Never estimate the law of sowing and reaping. Unterschätze nie das Gesetz von Saat und Ernte. God is constantly looking for people who are sowing a seed. Gott ist ständig auf der Suche nach Menschen, die einen Samen sehen. Think. Überlege. God could do anything he wants. Gott könnte alles tun, was er will. But he doesn't. Aber er tut es nicht. God is always working with seeds that have been sown. Gott arbeitet immer mit dem Samen, die gesät wurden. And one of the problems in Christianity today is, eines der Probleme in der Christenheit ist, that we are putting too much focus on the harvest while we ignore the importance of sowing the seed. Dass wir einen zu großen Fokus auf die Ernte legen, während wir die Bedeutung der Aussaat ignorieren. But some seeds need a long time to grow. Aber einige Samen brauchen lange Zeit, bis sie wachsen. What would happen? Was würde passieren, if we would believe in our hearts, wenn wir in unserem Herzen glauben würden, that I'm the one who plants the seed, God is the one who gives the growth. Dass ich derjenige bin, der den Samen pflanzt und Gott derjenige ist, der das Wachstum gibt. Suddenly, I wouldn't worry about anymore about the result. Plötzlich würde ich mir keine Sorgen mehr über die Ergebnisse machen. Suddenly, I would believe that every time I plant a seed, there will be a growth. Plötzlich würde ich glauben, dass jedes Mal, wenn ich einen Samen sehe, daraus Wachstum entsteht. You see, we planted a seed 36 years ago and we were risking our lives. Seht ihr, wir haben vor 36 Jahren einen Samen gepflanzt und dabei unser Leben riskiert. Who knows? Wer weiß? Only eternity will show how many people could save through that one seed that Debbie and I planted. Nur die Ewigkeit wird zeigen, wie viele Menschen errettet wurden durch den einen Samen, den Debbie und ich pflanzten. So God is looking for his children. Gott sucht also nach seinen Kindern. Who understand? Die verstehen. That God has given them a seed to sow. Dass Gott ihnen einen Samen zum Säen gegeben hat. Every talent that God has given you is a seed that you need to plant. Jedes Talent, das Gott dir gegeben hat, ist ein Samen, den du pflanzen musst. Every hug that you can give people needs to be a seed that you plant. Jede Umarmung, die du Menschen geben kannst, muss ein Same sein, den du säst. Every word of kindness that you say to people needs to be a seed that you plant. Jedes freundliche Wort, das du zu Menschen sagst, muss ein Same sein, den du pflanzt. If we would only understand, wenn wir nur verstehen würden, that it's a universal spiritual law, dass es ein universelles geistliches Gesetz ist, that a man will reap whatever he has sown, dass ein Mensch das ernten wird, was er gesät hat. And here is the sad thing. Und hier ist das Traurige. Christianity in general has been very messed up. Das Christentum als Ganzes ist sehr verdreht. I mean, probably most of you have never met me. Wahrscheinlich haben die meisten von euch mich nie getroffen. You've heard me preach on the internet. Ihr habt mich im Internet gehört. Maybe you've read my books. Vielleicht habt ihr meine Bücher gelesen. I'm very thankful that I didn't even know how many of my books were translated. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich wusste gar nicht, wie viele von meinen Büchern übersetzt wurden. I'm very thankful. Ich bin sehr dankbar. These are seeds planted. Das sind gepflanzte Samen. But look how messed up Christianity has been. Aber schau, wie durcheinander das ganze Christentum ist. And those of you who've heard me preach a lot on the internet, diejenigen, die viele Predigten von mir im Internet gehört haben, I'm sure you know one thing. Wissen mit Sicherheit eine Sache. I hate religion. Ich hasse Religion. I hate religion. Ich hasse Religion. Religion has made God so terrible. Denn Religion hat Gott so schrecklich gemacht. When in reality God is so good. Obwohl er in Wirklichkeit so gut ist. God is nothing but perfect and good and wonderful. Gott ist nichts anderes als gut, perfekt und wunderbar. What have we done with religion? Was haben wir mit der Religion gemacht? We have created a system of clericalism. Wir haben ein klerikales System geschaffen. So here is what the system does. Und dieses System macht Folgendes. Oh, the man of God, Reinhard. Yes, God is using him powerfully. Oh, der Mann Gottes, Reinhard. Ja, Gott gebraucht ihn kraftvoll. Who am I? Wer bin ich? Who am I? Wer bin ich? You not only have, but you are God's seed. Du hast nicht nur, sondern du bist Gottes Same. You are God's seed in this field called world. Du bist Gottes Same in diesem Feld, das Welt heißt. It is time for us to wake up and understand who we are. Es ist Zeit, dass wir aufwachen und verstehen, wer wir sind. Not only do you have a seed to plant, you are a seed. Du hast nicht nur einen Samen zum Pflanzen, du bist ein Same. God has planted you in this world, you are his seed. Gott hat dich in diese Welt gepflanzt. Du bist sein Same. So what happened? Doch was passiert? We wait for some kind of weird thing to come. Wir warten auf irgendein seltsames Ereignis, das kommen soll. Something that we call revival. Etwas, das wir Erweckung nennen. There is no more revival coming. Es wird keine Erweckung mehr kommen. You can stop waiting. Du kannst aufhören zu warten. It's not going to happen. Es wird nicht passieren. You know how Czech Republic, how Europe, how this world is going to be changed? Weißt du, wie Tschechien, wie Europa, wie diese Welt verändert werden kann? You know how? Weißt du wie? Not through some great move of God. Nicht durch irgendein großes Wirken Gottes. Not because you have been praying hard enough to convince God to do something. Nicht weil ihr stark genug gebetet habt, um Gott zu überzeugen, dass er etwas tut. God does not have to be convinced to love the Czech Republic and Slovakia. Gott muss nicht überzeugt werden, um Tschechien und die Slowakei zu lieben. God doesn't have to be convinced of anything. Gott muss von überhaupt nicht überzeugt werden. You have to be convinced. Du musst überzeugt werden, that you are God's seed in this place. Dass du Gottes Same an diesem Ort bist. God has planted you here for a purpose. Gott hat dich hier zu einem bestimmten Zweck gepflanzt. The purpose is bigger than you can imagine. Und der Zweck ist größer, als du dir vorstellen kannst. Somebody recently said to me, vor kurzem sagte jemand zu mir, Reinhard, if 30 years ago, Reinhard, wenn dir vor 30 Jahren somebody would have told you what God is doing through you today, would you have believed it? Jemand gesagt hätte, was Gott heute durch dich tut, hättest du es geglaubt? I said, never. Ich sagte, niemals. Never. Nie. We have almost 100 employees for our orphanages. Wir haben fast 100 Angestellte für unsere Waisenhäuser. Next week I fly home and on Monday we're opening the next orphanage. Nächste Woche fliege ich nach Hause und am Montag öffnen wir das nächste Waisenhaus. When I look what God is doing through me, I stand back and I think, how did he do that? Wenn ich anschaue, was Gott durch mich tut, trete ich zurück und denke, wie hat er das gemacht? How? Wie? How can God take an Austrian? Wie kann Gott einen Österreicher nehmen, who by the age of 12 has 3 suicide attempts, der mit 12 Jahren bereits 3 Selbstmordversuche gemacht hat, who's messed up by religion, der total verdreht von Religion ist, who marries a woman that doesn't even match, der eine Frau heiratet, die noch nicht einmal passt. Everybody told us not to get married. Jeder hat uns gesagt, dass wir nicht heiraten sollen. Somebody said, this marriage cannot last. Jeder sagte, diese Ehe kann nicht halten. Everybody. Jeder. My pastor, our friends, everybody. Mein Pastor, alle unsere Freunde, jeder. Not one person believed that this marriage has a future. Nicht eine Person glaubte, diese Ehe hätte eine Zukunft. Because we didn't match. Denn wir haben nicht zusammengepasst. Not in the eyes of naturally thinking people. Nicht in den Augen von natürlich denkenden Menschen. But you know what? Aber weißt du was? There is a God, es gibt einen Gott, who says, watch me what I can do with the seed. Der sagt, schau, was ich mit einem Samen machen kann. Watch me. Schau mir zu. And I don't think anybody is more surprised than I am that God is using me. Aber wahrscheinlich ist niemand mehr überrascht als ich, dass Gott mich gebraucht. I'm surprised every day. Ich bin jeden Tag überrascht. You know, I was in Switzerland last weekend. Ich war letztes Wochenende in der Schweiz. And then I had to fly home. Und dann musste ich heimfliegen. And I get on the airplane. Ich stieg ins Flugzeug. And I said, Jesus, I was so busy today. Und sagte, Jesus, ich war heute so beschäftigt. Preaching in the conference, rushing to the airport, flying home. Habe auf der Konferenz gepredigt, schnell zum Flughafen beeilt, heimgeflogen. I haven't the time to share your love with anybody. Ich hatte keine Zeit, um deine Liebe mit irgendjemandem zu teilen. Please, will you use me? Bitte verwende mich. I mean, it's quite a story. Das ist eine tolle Geschichte. The chief of cabin was so powerfully touched by Jesus. Die Kabinenchefin wurde so kraftvoll von Jesus berührt. She knew this was a divine connection. Sie wusste, das ist eine göttliche Verbindung. You see, every single day, jeden einzelnen Tag, there is a Father in heaven, gibt es einen Vater im Himmel, who is wanting to use you as his seed. Der dich als seinen Samen nutzen will. You are his seed in this world. Du bist sein Same in dieser Welt. So what have we done? Also was haben wir getan? We've kept looking at ourselves. Wir haben nur auf uns geschaut. No, I can't do it. Nein, ich kann das nicht tun. No, I'm not the man of God. Nein, ich bin nicht dieser Mann Gottes. Who cares who you are? Wen interessiert, wer du bist? Jesus is the one who is sowing the seed. Jesus ist derjenige, der den Samen sät. The Bible says we are the seed of the kingdom. Die Bibel sagt, wir sind die Saat des Reiches Gottes. Field is the world. Das Feld ist die Welt. Do you really think the farmer is so stupid? Denkst du wirklich, der Bauer ist so dumm? That he plants a seed that he doesn't believe in. Dass er Samen pflanzt, an die er nicht glaubt. Think about it. Überleg doch mal. What's your name? Was ist dein Name? Can I stand on this? Yes. What's your name? Was ist dein Name? Teresa, I like you. Teresa, ich mag dich. I told my wife. Ich habe das meiner Frau gesagt. I said, she's really cute. Ich sagte, sie ist wirklich süß. I said, I like Teresa. Ich mag Teresa. You're very beautiful. Du bist sehr schön. My wife knows, I told her. Meine Frau weiß das, ich habe es ihr gesagt. So look, there is Teresa. Also schau, da ist Teresa. She's a Christian. Sie ist Christ. That means she is a seed. Das heißt, sie ist ein Same. That means God says, I plant you into the field called this world. Das heißt, Gott sagt, ich pflanze dich in diesen Boden namens Welt. God is very intelligent. Gott ist sehr intelligent. He never plants bad seeds. Er pflanzt nie schlechte Samen. Some Christians have this idea. Manche Christen denken sich, oops, I made a mistake. Ups, ich habe einen Fehler gemacht. I planted Teresa. Ich habe Teresa gepflanzt. I should have not planted her. Oh, ich hätte sie nicht pflanzen sollen. Then God turns to his son Jesus. Und dann wendet sich Gott an seinen Sohn Jesus. Jesus, what are we going to do now? Jesus, was machen wir jetzt? That's not a good seed. Das ist kein guter Same. I mean, what shall we do? Was sollen wir tun? I don't know. Let's ask the Holy Spirit. Ich weiß es nicht. Fragen wir den Heiligen Geist. Well, the Holy Spirit says, Father, I guess this time you messed up. Der Heilige Geist sagt, Vater, ich denke, dieses Mal hast du einen Fehler gemacht. I don't know. Just take the angels and take the seed out again. Keine Ahnung. Nimm die Engel und nimm die Saat wieder heraus. And find a better seed. Und finde einen besseren Samen. We really think God is sometimes I think we think God is that stupid. Manchmal denke ich, wir glauben, dass Gott dumm ist. The Father has never, ever planted a bad seed. Der Vater hat nie jemals einen schlechten Samen gepflanzt. The problem is, we don't believe it. Das Problem ist, wir glauben es nicht. We don't believe we are good seeds. Wir glauben nicht, dass wir gute Samen sind. We believe the lies of the devil more than the intention of the Father in heaven. Wir glauben den Lügen des Teufels mehr als den Absichten des Vaters im Himmel. We believe so many things the devil told us. Wir glauben so viele Dinge, die uns der Teufel gesagt hat. All the time the Father is there. Die ganze Zeit ist der Vater da. Saying, please, somebody tell my children that they are all fruitful seeds. Und sagt, bitte, jemand soll meinen Kindern sagen, dass sie alle fruchtbare Samen sind. Somebody convince my children. Jemand muss meine Kinder überzeugen. That I've never made a mistake. Dass ich nie einen Fehler gemacht habe. Not one time have I planted a seed that was not a good seed. Es geschah nicht einmal, dass ich einen Samen gepflanzt habe, der kein guter Same war. What would be if you would believe in yourself the way God believes in you? Was wäre, wenn du so an dich glauben würdest, wie Gott an dich glaubt? Do you know? Weißt du? I, Reinhard, I have zero, I have negative 20 self-confidence. Ich, Reinhard, ich habe Selbstvertrauen minus 20. I have no confidence in myself. Ich habe kein Vertrauen in mich selbst. I have no confidence in my ability to speak. Ich habe kein Vertrauen in meine Fähigkeit zu sprechen. I have confidence that my Father in heaven knows how to plant good seed. Ich habe Vertrauen, dass mein Vater im Himmel weiß, wie man gute Samen pflanzt. If he planted me in Brazil, he knew what he did. Wenn er mich in Brasilien gepflanzt hat, wusste er, was er tat. He planted you in the Czech Republic, in Slovakia, wherever you come from, he knew what he did. Wenn er dich in Tschechien, in der Slowakei oder wo immer du herkommst gepflanzt hat, wusste er, was er tat. He doesn't make mistakes. Er macht keine Fehler. He does things on purpose and intentionally. Er tut Dinge mit Vorsatz und absichtlich. So God has used you to be a fruitful seed. Gott hat dich gebraucht, um ein fruchtbarer Same zu sein. But Reinhard, aber Reinhard, if that's how it works, why am I not more fruitful? Wenn das so funktioniert, warum bin ich nicht fruchtbarer? You know why? Weißt du warum? Because the basis of your relationship with God is not love, is faith. Weil die Basis deiner Beziehung mit Gott nicht Liebe, sondern Glaube ist. Let me say that again. Lass mich das nochmal sagen. The motive of God's relationship to you is unconditional love. Das Motiv von Gottes Beziehung zu dir ist bedingungslose Liebe. That's his motive. Das ist sein Motiv. But it's not the basis. Aber es ist nicht die Basis. The basis of God's relationship with man would be love, everybody would go to heaven. Wenn die Basis von Gottes Beziehung mit dem Mensch Liebe wäre, würden alle in den Himmel kommen. Everybody would be healed. Jeder wäre geheilt. Everybody would prosper. Jeder wäre erfolgreich und glücklich. A human being who would go through trouble. Es gäbe kein menschliches Wesen, das Probleme erleben würde. Everybody would experience to be blessed with all God's blessings. Jeder würde erleben, mit allen Segnungen Gottes gesegnet zu sein. Because God in his love desires that for you. Denn Gott in seiner Liebe ersehnt sich das für dich. So God doesn't do anything unless it is motivated by love. Gott tut also nichts, das nicht von Liebe motiviert ist. But if you study the Bible carefully, aber wenn du die Bibel sorgfältig studierst, His basis of relating to you is faith. Siehst du, dass die Basis, wie er mit dir in Beziehung tritt, Glaube ist? Unless you believe what he did through Jesus Christ, there's no way you experience it. Wenn du nicht glaubst, was er durch Jesus Christus getan hat, wirst du es nicht erleben. See, God made a new covenant because he loves you so much. Gott hat einen neuen Bund gemacht, weil er dich so sehr liebt. You only experience as much of the new covenant as much as you believe in. Du erlebst nur so viel vom neuen Bund, wie sehr du daran glaubst. That's as much as you experience. Genauso viel erlebst du. And it is the same thing with the seed that God planted when he planted you. Und es ist dasselbe mit dem Samen, den Gott pflanzte, als er dich pflanzte. God believes in your fruitfulness. Gott glaubt an deine Fruchtbarkeit. God believes that no matter who you are and what your background is. Gott glaubt, wer auch immer du bist und was dein Hintergrund ist, that you are his fruitful seed in this world. Dass du sein fruchtbarer Samen in dieser Welt bist. John tells us, Johannes sagt uns das. As he is, wie er ist, so are we in this world. So sind wir in dieser Welt. So, why are so few Christians fruitful? Warum sind also so wenige Christen fruchtbar? I keep telling the Brazilians, ich sage den Brasilianern immer wieder, when will you people wake up? Wann werdet ihr aufwachen? If God can take a little Austrian guy, wenn Gott einen kleinen Österreicher nehmen kann, married an American woman, verheiratet mit einer Amerikanerin, don't speak Portuguese, der kein Portugiesisch spricht, who arrived in Brazil not knowing what to do, der in Brasilien ankam, ohne zu wissen, was er tun sollte, and can raise up an organization that saves very soon thousands of children, und damit eine Organisation aufrichten kann, die schon bald tausende Kinder rettet. What makes you think the same thing cannot happen through you? Warum denkst du dann, dass dasselbe nicht auch durch dich geschehen kann? There are no limitations except our hearts of unbelief. Es gibt keine Begrenzungen außer unser Herz des Unglaubens. There is not one Christian in this room or watching me online. Es gibt nicht einen Christ in diesem Raum oder der online zuschaut, that God himself is not 100% sure, bei dem Gott nicht 100% sicher ist, that you are a perfect seed. Dass er ein perfekter Same ist. God doesn't plant bad seeds. Gott pflanzt keine schlechten Samen. The problem is, das Problem ist, the devil keeps trying to convince us, der Teufel versucht immer wieder uns zu überzeugen, good enough, dass wir nicht gut genug sind, that we are not strong enough, dass wir nicht stark genug sind, that we have not learned enough, dass wir nicht genug gelernt haben, that we are not educated enough, dass wir nicht gut genug ausgebildet sind, we have not prayed enough, dass wir nicht genug gebetet haben, we have not fasted enough, dass wir nicht genug gefastet haben. God is not a God, Gott ist kein Gott, says this, der Folgendes sagt, all right, as soon as a person has fasted long enough, I think I'm going to use them as a good seed. Okay, sobald die Person lange genug gefastet hat, dann werde ich sie als guten Samen nutzen. God doesn't do that. Gott macht das nicht. God says, every one of my children is a seed. Gott sagt, jedes meiner Kinder ist ein Same. And I'm the one who's planting that seed. Und ich bin derjenige, der diesen Samen gepflanzt hat. It is the basis of our relationship with God. Aber weil Glaube die Basis unserer Beziehung mit Gott ist, we have to believe that it is God's purpose for us to be fruitful. Müssen wir glauben, dass es Gottes Bestimmung für uns ist, fruchtbar zu sein. If you carefully study John 15, wenn du Johannes 15 sorgfältig studierst, you will find out that the Father has no other plan for the branches than to carry much fruit. Wirst du feststellen, dass der Vater keinen anderen Plan für die Zweige hat, als viel Frucht zu tragen. I am the vine. Ich bin der Weinstock. You are the branches. Ihr seid die Reben. And you will glorify the Father when you bring much fruit. Und ihr werdet den Vater verherrlichen, wenn ihr viel Frucht bringt. See, God never ever looked at a single one of his children. Gott hat niemals je auf ein einziges seiner Kinder geschaut and wondered if they can be fruitful. Und sich gefragt, ob es fruchtbar sein kann. Never has God done that. Niemals hat Gott das getan. Religion does that. Religion tut das. Religion said that some great men and women of God, they are fruitful. The rest, well, you just sit and learn. Religion sagt, einige große Männer und Frauen Gottes, sie sind fruchtbar. Der Rest soll sich einfach hinsetzen und lernen. It's such a lie. Das ist so eine Lüge. God has called you, who are sitting here tonight, Gott hat dich, der du heute Abend hier sitzt, gerufen, to finally wake up and understand, endlich aufzuwachen und zu verstehen, that God dass Gott keinen besseren Samen hat als dich. Du bist sein bester Same. Wenn du das heute in deinem Herzen glauben kannst, wirst du Fruchtbarkeit in jedem Bereich deines Lebens erfahren. Du wirst feststellen, wie Gott Dinge durch dich tut, die du niemals für möglich gehalten hättest. Schaut euch Theresa an. Ich habe sie gerade aufgeweckt. Guten Morgen. Schaut sie an. Listen, Theresa, to what God is saying to you. Hör zu, Theresa, was Gott zu dir sagt. Actually, Roman organized the conference. Eigentlich hat Roman die Konferenz organisiert. I have to clarify something. Deshalb muss ich etwas klären. Can I do anything I want here? Kann ich alles machen, was ich will hier? Thank you. Danke. Good. Gut. He has no idea what he just said. Er hat keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. It might be my first and my last time in Czech Republic. Es könnte mein erstes und mein letztes Mal in Tschechien sein, wer weiß. Because whatever happens, I will say, you said I can do it. Denn was immer passiert, werde ich sagen, du hast gesagt, ich kann es machen. Listen, Theresa. Hör zu, Theresa. The Lord is saying to you, der Herr sagt zu dir, inside of you, in dir drin, there is an overload of creativity. Gibt es eine Flut von Kreativität. It is going to be so big, sie wird so groß werden, will surprise you and the people around you. Dass sie dich und die Menschen um dich herum überraschen. Since you were a little girl, seit du ein kleines Mädchen warst, you were always different. Warst du immer anders. You never fit into the norm. Du hast nie in die Norm gepasst. Many times you felt like an outsider. Sehr oft hast du dich als Außenseiter gefühlt. Sometimes you were with a group of other children and you felt lost. Manchmal warst du in einer Gruppe mit anderen Kindern und du hast dich verloren gefühlt. You felt like I don't even fit here. Du hast empfunden, ich passe hier gar nicht hin. You didn't know what was happening inside of you. Aber du wusstest nicht, was in dir passiert. It's because the Lord has made you extraordinarily creative. Weil der Herr dich innerlich außergewöhnlich kreativ gemacht hat. And over the years, und im Laufe der Jahre, the creativity inside of you has been stopped many times. Wurde die Kreativität in dir viele Male gestoppt. Through the circumstances, durch die Umstände, through people, durch Menschen and through religion. Und durch Religion. Your creativity has been stopped many times. Wurde deine Kreativität oftmals behindert. But the Lord is saying to you, aber der Herr sagt zu dir, I'm going to pull the cork off the bottle. Ich werde den Korken aus der Flasche ziehen. And all the creativity from inside will bubble out. Und all die Kreativität von innen wird herausblubbern. There are people who are not Christians. Es gibt Menschen, die keine Christen sind. They will come and they will look to you for your creativity. Sie werden kommen und auf dich schauen wegen deiner Kreativität. Und du wirst viele Gelegenheiten haben, die Güte Gottes weiterzugeben durch Kreativität. And I feel the Lord saying, und ich spüre, wie der Herr sagt, don't think that there have been years that you have lost. Denk nicht, dass es Jahre gibt, die du verloren hast. Because you look back in your life, denn du schaust zurück auf dein Leben. And there was an event and you looked at it and you think, oh, this was so wasted. Und da gab es ein Ereignis und du denkst, oh, das war so vergeudet. But the Lord is saying, don't look at it like this. Aber der Herr sagt, schau es nicht so an. I'm going to redeem everything. Ich werde alles erlösen. The lost time, I'm going to redeem. Die verlorene Zeit werde ich erlösen. The wrong decisions you've made, I'm going to redeem. Die falschen Entscheidungen, die du gemacht hast, werde ich erlösen. The choices you've made that you thought were good but realized were not, God's going to redeem. Die Entscheidungen, die du dachtest, dass sie gut waren, aber in Wirklichkeit nicht waren, werde ich erlösen. God will draw people to you. Und Gott wird Menschen zu dir ziehen, who will help you fulfill everything that God has shown you. Die dir helfen, alles zu erfüllen, was Gott dir gezeigt hat. Because even in the past God has shown you some big things. Denn selbst in der Vergangenheit hat Gott dir ein paar große Dinge gezeigt. Not believe that you are big enough. Aber du hast nicht geglaubt, dass du groß genug bist. Because you believe the lie of the devil more than the truth of the Father. Denn du hast der Lüge des Teufels mehr geglaubt als der Wahrheit des Vaters. God is saying, don't worry, this is changing. Aber Gott sagt, keine Sorge, das wird sich verändern. I'm going to release all this creativity through you. Ich werde all diese Kreativität durch dich freisetzen. And you will be surprised. Und du wirst überrascht sein. People around you will be surprised. Und die Menschen um dich herum werden überrascht sein. You see, there is not a... Seht ihr, es gibt... Come here. Komm her. We're allowed to do anything we want. Wir haben die Erlaubnis, alles zu tun, was wir wollen. Ich habe ein prophetisches Wort für diese Dame mit den roten Haaren dort drüben. The one in white, yes. Die in weiß, ja, du. I just looked at you and I saw your red hair. Ich habe dich einfach angeschaut und deine roten Haare gesehen. And I just had this like a picture that you were this torch of fire. Und ich hatte dieses Bild, dass du diese brennende Fackel bist. And I just felt like God will lead you into very dark places. Und ich empfand, dass Gott dich in sehr dunkle Orte führen wird, damit du dort ein Licht sein kannst. Some people will criticize you for the places you go and the people you relate to. Manche Menschen werden dich kritisieren, weil du an diese Orte gehst und mit welchen Leuten du Beziehungen hast. Reminding you that you are supposed to relate to all those people because you need to be a light in their lives. Aber ich empfinde, dass Gott dich erinnern möchte, dass du mit anderen Menschen Beziehungen haben sollst, weil du ein Licht in ihrem Leben sein musst. And I just felt like God telling you, never underestimate yourself. Und ich empfinde, dass Gott dir sagen will, unterschätze dich nie. Like Reinhard was saying, this you're a seed planted in such a time, like you know, this in this time. Denn wie Reinhard gesagt hat, bist du ein Same, der für genau diese Zeit gepflanzt wurde. Also felt like you're going to do a lot more, like you're going to work a lot. Und ich empfand auch, dass du viel mehr machen wirst. Du wirst viel arbeiten. And you're probably in a time of your life that people may think you need to rest and slow down. Und du bist wahrscheinlich an einem Punkt in deinem Leben, an dem die Leute denken, du musst dich ausruhen und langsam machen. I just felt like heaven is giving you this energy so that you can work extra. Aber ich empfand, der Himmel hat dir diese Energie gegeben, damit du extra arbeiten kannst. What you will accomplish in the following years, in the years to come, is going to be way bigger and way more than what you have accomplished up until now. Und das, was du in den nächsten Jahren und den darauffolgenden Jahren erreichen wirst, ist viel größer und viel mehr als das, was du bisher erreicht hast. Time is accelerating, but you're going to have the energy that you need to do everything that God has for you. Die Zeit wird beschleunigt werden, aber du wirst die Energie dafür haben, die du brauchst, um alles zu tun, was Gott für dich hat. And never forget that you're a torch of fire. Going into dark places so that the light of Jesus will go there. Und vergiss nie, du bist eine brennende Fackel, um an dunkle Orte zu gehen, damit das Licht Jesu dorthin kommt. And you can stay, it's okay. Du kannst dort bleiben, das ist okay. When you were worshiping, I had this feeling or thought about you. Als du angebetet hast, hatte ich dieses Gefühl oder den Gedanken über dich. And it was that there were these dreams inside of you for a long, long, long, long time, or a specific dream. Und es war, dass diese Träume in dir sind seit einer langen, langen Zeit, spezifische Träume. Eine Sehnsucht, eine spezifische Sehnsucht. Like it's been going on for so long that you've just kind of given up. Und es ging schon so lange, dass du irgendwie diesen Traum oder diese Sehnsucht aufgegeben hast. Du erwartest gar nicht mehr, dass es geschieht. Und ich denke, dass Gott dich heute Abend wirklich ermutigen will, dass du aus dir selbst sowieso nie fähig wärst, es zu tun. You'll never be able to bring it to fruition or to make it happen. Du bist nie in der Lage, es zur Fruchtbarkeit zu bringen und es geschehen zu lassen. But he wants to remind you. Aber er will dich erinnern, that you are not alone. Dass du nicht alleine bist. He's with you. He's in you to help you. Er ist mit dir. Er ist in dir, um dir zu helfen. You and him together, you will make this dream happen. Und du und er zusammen, ihr werdet diesen Traum umsetzen. These desires will happen. These deep desires that are in you, they've come from him anyways. Diese Sehnsüchte werden geschehen. Diese tiefen Sehnsüchte in dir kommen sowieso von ihm. So let the fire burn in your heart again for this desire. Also lass das Feuer in deinem Herzen wieder brennen für diese Sehnsucht. He will help you to make it happen. Und er wird dir helfen, dass es geschieht. You see, these are the two important truths. Seht ihr, das sind die beiden wichtigen Wahrheiten. That we will reap whatever we sow. Dass wir ernten, was wir sehen. But God also desires a harvest for what he has sown. Aber Gott sehnt sich auch danach, das zu ernten, was er gesät hat. But because God relates to us by faith, he needs our cooperation. Aber weil Gott mit uns durch Glauben in Beziehung steht, braucht er unsere Kooperation. Listen, my friend. Hört zu, meine Freunde. God doesn't need your effort, he needs your cooperation. Gott braucht nicht eure Anstrengung, er braucht eure Kooperation. Look how much mess the church has made through effort. Schaut doch, was für ein Chaos die Gemeinden durch Anstrengung angerichtet haben. Look what people have created in the church. Schaut, was Menschen in der Gemeinde geschaffen haben. Look the clerical system that was created by effort. Schaut euch das klerikale System an, das durch Anstrengung erschaffen wurde. How many leaders planted a church based on their talent, their effort? Wie viele Leiter haben eine Gemeinde gegründet, basierend auf ihrem Talent, ihrer Anstrengung? That's not how the kingdom works. So funktioniert das Reich Gottes nicht. Kingdom works so simple. Das Reich Gottes funktioniert ganz einfach. God, he is the all-powerful God. Gott ist der allmächtige Gott. He takes you. Er nimmt dich. And he says, I don't care how smart you are. Und sagt, es ist mir egal, wie schlau du bist. The moment you become a Christian, von dem Moment an, in dem du Christ wurdest, you carry my DNA. Trägst du meine DNA. That means the moment I plant you, I'm planting my own DNA. Das heißt, in dem Moment, in dem ich dich pflanze, pflanze ich meine eigene DNA. God didn't plant a Austrian Reinhard. Gott hat keinen österreichischen Reinhard gepflanzt. God planted a messed up young man that through salvation carried the DNA of him. Gott pflanzte einen verkorksten jungen Mann, der durch die Errettung seine DNA in sich trug. Now all he needs. Alles, was er braucht, ist, for a little me to say, okay, I trust you. Dass ich kleiner sage, okay, ich vertraue dir. It's okay. There is no way I cannot be fruitful if I understand these things and believe them. Es ist nicht möglich, dass ich nicht fruchtbar bin, wenn ich diese Dinge verstehe und glaube. Do you know? Weißt du? Find me one Bible verse in the New Testament. Finde mir einen Bibelvers im Neuen Testament. One verse. Einen Vers. Where the Bible teaches Christians how to handle failure. Wo die Bibel Christen lehrt, wie sie mit Versagen umgehen sollen. You can't find it. Du findest das nicht. You cannot find it. Du findest es nicht. My dearly beloved children. Oh, meine geliebten Kinder. When you fail. Wenn ihr versagt. Ah, be strong and be encouraged. Seid stark und ermutigt. There is no instruction. Es gibt keine Anweisung. Because God doesn't plant seeds with a purpose to fail. Denn Gott pflanzt keine Samen mit der Absicht zu versagen. God plants the seed and he's so convinced. Gott pflanzt den Samen und er ist so überzeugt. My nature, my DNA, my seed. Es ist mein Wesen, meine DNA, mein Same. The only thing the seed has to do, das Einzige, was der Same tun muss, is abide. Ist bleiben. Abide in Jesus. Bleiben in Jesus. That means you trust him. Das heißt, du vertraust ihm. You surrender to him. Du gibst dich ihm hin. You wake up every morning and say, today is going to be such a good day. Du wachst jeden Morgen auf und sagst, heute wird so ein guter Tag werden. Seed in this world. Denn ich bin Gottes Same in dieser Welt. It's going to be a fruitful day. Es wird ein fruchtbarer Tag werden. You will be surprised how fruitful you will become. Und du wirst überrascht sein, wie fruchtbar du bist. Listen, I can honestly stand here before you tonight. Hör zu, ich kann heute ehrlich vor euch stehen. And I can tell you that I'm not fruitful because of my effort. Und ich kann euch sagen, dass ich nicht fruchtbar bin wegen meiner Anstrengung. I'm not fruitful because I'm smart. Ich bin nicht fruchtbar, weil ich klug, intelligent oder schlau bin. Not fruitful because I know how to do things. Ich bin nicht fruchtbar, weil ich weiß, wie Dinge funktionieren. I'm fruitful because I know who planted the seed. Ich bin fruchtbar, weil ich weiß, wer den Samen gepflanzt hat. I'm fruitful because I know Jesus never makes a mistake. Ich bin fruchtbar, weil ich weiß, dass Jesus nie einen Fehler macht. You know, we were driving in the car in Sao Paulo. Wir fuhren in Sao Paulo mit dem Auto. And my sweet Debbie was a little frustrated. Und meine süße Debbie war ein bisschen frustriert. With me. Mit mir. She said. Sie sagte. She said, it's easy for you. Es ist einfach für dich. Because God has given you 3,000 talents. Denn Gott hat dir 3,000 Talente gegeben. I said, no. Ich sagte, nein. Just learn to trust him. Ich habe nur gelernt, ihm zu vertrauen. I've learned not to rely on my talent, my gift or nothing. Ich habe gelernt, mich nicht auf meine Talente, meine Gaben, mich auf nichts zu verlassen. I've learned to believe that Jesus doesn't plant bad seed. Ich habe gelernt zu glauben, dass Jesus keinen schlechten Samen pflanzt. I've learned to believe that I can do everything through Christ who strengthens me. Ich habe gelernt zu glauben, dass ich alles tun kann durch Christus, der mich stark macht. I've learned to believe that as his seed I'm always blessed. Ich habe gelernt zu glauben, dass ich als sein Same immer gesegnet bin. I've learned to believe that it doesn't matter what's going on around me, the Father knows how to deal with the field. Ich habe gelernt zu glauben, dass es egal ist, was um mich herum passiert. Der Vater kennt mich und er weiß, wie er mit dem Feld umgehen soll. He knows how to dig it all around and make sure everything is going to be just fine. Er weiß, wie er da herumgraben muss, damit alles gut wird. One of the verses I live by is in John chapter 15. Einer der Verse, nach denen ich lebe, ist in Johannes 15. You have not chosen me. Du hast nicht mich erwählt, but I have chosen you. Sondern ich habe dich erwählt. For what? Für was? That you would bring much fruit. Damit du viel Frucht bringst. Listen. Hör zu. Think with me. Denk mal mit mir. Today there is no pastor in the world who would choose the 12 disciples as his leaders. Es gibt heute keinen Pastor auf der Welt, der die 12 Jünger als seine Leiter wählen würde. Nobody. Niemand. No, hey, what happens to you? Hey, was ist mit dir passiert? You with the, what, yes, you. Ja, du. Come here. Komm her. What happened? Was ist passiert? This is not supposed to happen. Das sollte nicht passieren. What happens? Was ist passiert? You're supposed to be healed. Du solltest geheilt sein. Yes. Good. I'm glad we agree. Ja, gut, ich bin froh, dass wir übereinstimmen. What happened? Was ist passiert? She felt pain in her arm or in her hands. Okay. We have three people here. One is a doctor, one is my son, one is my wife. They're going to lay hands and you're going to be healed right now. Okay, wir haben drei Leute hier. Eine ist eine Ärztin, einer ist mein Sohn, eine ist meine Frau. Sie werden die Hände auflegen und du wirst genau jetzt geheilt sein. You're in pain right now? Hast du jetzt Schmerzen? Oh, how sad. Oh, wie traurig. That's okay. Das ist okay. If you have pain, we know if you're healed immediately. But those three will deal with that. Denn wenn du Schmerzen hättest, wüssten wir sofort, dass du geheilt bist. Diese drei werden sich darum kümmern. You can take this off. You're going to be healed right now. Du kannst das abnehmen. Du wirst jetzt geheilt sein. You're going to be healed right now. Ja, du wirst jetzt geheilt sein. So anyhow, if Jesus has chosen me, wenn Jesus mich erwählt hat, to bring much fruit, um viel Frucht zu bringen. And he said that to 12 very badly messed up guys. Und er sagte das zu 12 sehr verkorksten Männern. I mean, guys, if you want to watch this, I can stop preaching. You can watch a miracle. Leute, wenn ihr da zuschauen wollt, kann ich aufhören zu predigen. Ihr könnt ein Wunder beobachten. That's fine. Das ist in Ordnung. You know, when Jesus walked around the earth, people watched too. Wenn Jesus umherging, haben die Leute auch zugeschaut. Move your hand. Beweg deine Hand. Move it. Do something you couldn't do before. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halt mal, renn nicht von mir davon, ich bin nicht fertig, bleib hier. Was konntest du vorher nicht tun? Like hit the preacher? Sowas wie den Prediger schlagen? Go ahead, hit me. Los, schlag mich. Does it hurt? Don't lie. Tut es weh? Lüge nicht. Be honest. Du musst ehrlich sein. Hit me hard. No, hard. Schlag mich richtig, nein, stark. Tut es weh? Does it hurt? Tut es weh? Ein kleines bisschen. Thank you that this miracle is complete. Vater, wir danken dir, dass dieses Wunder vollständig ist. We command every single pain to go. Wir befehlen jedem einzelnen Schmerz zu gehen. Every inflammation go. Jede Entzündung, geh. Be healed now. Sei geheilt, jetzt. Go ahead, hit me. Los, schlag mich. Does it hurt? Tut es weh? It's better? Es ist besser? Are you afraid to hit me? Hast du Angst, mich zu schlagen? I'm a man of God. Who told you that religious garbage? Ich bin ein Mann Gottes. Wer hat dir diesen religiösen Mist erzählt? We are all equal. Wir sind alle gleich. There are no men of God. Es gibt keine Männer Gottes. Reinhard. Ich bin Reinhard. When I was born, my mama didn't say, "Oh, a man of God." Als ich geboren wurde, sagte meine Mama nicht, "Oh, ein Mann Gottes." Said, "A little baby. What shall we call him?" Meine Mama sagte, "Ein kleines Baby. Wie sollen wir ihn nennen?" And my mom said, und meine Mama sagte, "Fritz." Fritz. My dad said, "No, I don't like the name." Mein Papa sagte, "Nein, ich mag diesen Namen nicht." Reinhard. Reinhard. Nobody called me a man of God. Niemand hat mich einen Mann Gottes genannt. Glaub das nicht. We all brothers and sisters. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Go ahead and hit Reinhard. Also los, schlag Reinhard. Does it hurt? Tut es weh? No? Nein? It's good? Es ist gut? Good, we need to see miracles. I mean real miracles. I believe in miracles. Gut, wir müssen Wunder sehen. Also richtige Wunder. Ich glaube an Wunder. Good. Are you married? Gut, bist du verheiratet? Go and hit your husband. Geh und schlag deinen Mann. Tell him, I need to test if there is a real miracle. Sag ihm, ich muss überprüfen, ob das ein echtes Wunder ist. Yes. Ja. Now Roman might not invite me back anymore. Jetzt lädt mich Roman vielleicht nicht mehr ein. Roman didn't really know me. Now he's getting to know me. Roman kannte mich nicht wirklich. Jetzt lernt er mich kennen. Listen, people. Hört zu, Leute. If we Christians don't know how to have joy, what's wrong? Wenn wir Christen nicht wirklich wissen, wie man Spaß und Freude hat, was stimmt da nicht? I've been to heaven. Heaven is a place that's so much fun. Ich war im Himmel. Der Himmel ist ein Ort, da ist so viel Spaß. There's nothing religious in heaven. Es gibt nichts Religiöses im Himmel. So anyhow. Aber zurück. So Think about this. Denk mal darüber nach. Jesus took 12 men that were really bad in the eyes of the natural men. Jesus nahm 12 Männer, die in den Augen der natürlichen Menschen wirklich schlecht waren. I mean, not a single one of them looked fruitful. Nicht einer von ihnen sah fruchtbar aus. Think. Denk mal. Judas steals money from the money chest. Judas stiehlt Geld aus der Geldbörse. Peter says, I don't know you. Petrus sagt, ich kenne dich nicht. Mm-mm. Nein, ich kenne dich nicht. Thomas sagt, we're all gonna die. Might as well go with him and die. Ah, wir werden sterben. Gehen wir mit ihm, um zu sterben. Besides it, I don't believe that you resurrected. I don't believe that. Und außerdem, ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Das glaube ich nicht. And then we have John and James. Und dann haben wir Johannes und Jakobus. Jesus, we found some people and they are not on our side. Can we kill them, please? Jesus, wir haben ein paar Leute gefunden und entdeckt, dass sie nicht auf unserer Seite stehen. Können wir sie umbringen? Can we call some fire from heaven? Můžeme svolat nějaký oheň z nebe? Können wir Feuer vom Himmel herunterrufen? Sie haben in der Bibel irgendwo gelesen, dass so etwas früher schon mal passierte. These people, und zu diesen Leuten, Jesus said, sagte Jesus, I've chosen you to be fruitful. Ich habe euch auserwählt, um fruchtbar zu sein. If Jesus has chosen those men to be fruitful, guess what he has chosen you for? Wenn Jesus diese Männer erwählt hat, um fruchtbar zu sein, rate mal, wozu er dich auserwählt hat. The hope of our nation lays in the hand of fruitful seeds. Die Hoffnung unserer Nation liegt in den Händen von fruchtbaren Samen. You are that fruitful seed. Du bist dieser fruchtbare Samen. Unless you learn to trust him, und wenn du nicht lernst, ihm zu vertrauen, unless you learn that you are his fruitful seed, wenn du nicht lernst, dass du sein fruchtbarer Samen bist, unless you learn to think fruitfulness and believe fruitfulness, wenn du nicht lernst, Fruchtbarkeit zu denken und Fruchtbarkeit zu glauben, you will never live the potential that God has already put in you. Wirst du niemals das Potenzial ausleben, das Gott bereits in dich hineingelegt Stop hat. Waiting for God to do something, please. Hör auf, darauf zu warten, dass Gott etwas tut. Bitte. What more do you want him to do? Jesus did it all. Was möchtest du noch, dass er tut? Jesus tat alles. Let something rise up in your spirit today. Lass heute etwas in deinem Geist aufstehen. And say, I am a fruitful seed. Und sagen, ich bin ein fruchtbarer Same. Jesus planted me into this world. Jesus hat mich in diese Welt gepflanzt. I am a new creation. Ich bin eine neue Schöpfung. I have his DNA in me. Ich habe seine DNA in mir. He said that I've been chosen to be fruitful. Er hat gesagt, dass ich auserwählt bin, um fruchtbar zu sein. Therefore, it is an impossibility for me not to be fruitful. Deshalb ist es eine Unmöglichkeit, dass ich nicht fruchtbar bin. Believe the right thing, you will experience incredible fruitfulness. In dem Moment, in dem du das Richtige glaubst, wirst du enorme Fruchtbarkeit erleben. Okay. Think what religion has told us. Denk nur, was Religion uns gesagt hat. When we are not fruitful, what have we learned to do? Wenn wir nicht fruchtbar sind, was haben wir dann gelernt zu tun? Wir schauen uns selbst an. Mit den natürlichen Augen. Ich denke, ich kann das nicht tun. Wann hat Gott jemals gesagt, ein Same muss lernen, fruchtbar zu sein? A seed has everything in its DNA to be fruitful. Ein Same hat alles in seiner DNA, um fruchtbar zu sein. To put your attention upon you, yourself. Der Teufel liebt es, deine Aufmerksamkeit auf dich selbst zu lenken. Don't do that. Mach das nicht. You look at yourself and think, I can't be fruitful. Denn du schaust auf dich selbst und denkst, ich kann nicht fruchtbar sein. Do you know how many people said to me, Reinhard, I wish I'd have your faith. Weißt du, wie viele Menschen zu mir gesagt haben, Reinhard, ich wünschte, ich hätte deinen Glauben. And I think, und ich denke, geez, oh je. If I would believe in my faith, I wouldn't have done anything I've ever done. Wenn ich an meinen Glauben glauben würde, hätte ich nichts von dem getan, was ich getan habe. It's like my faith? Mein Glaube? Oh yeah, I forgot, I invented faith. Ach ja, ich vergaß, ich habe den Glauben erfunden. Sure. Samozřejmě. Yeah, I know, sure, my faith, sure. Natürlich, ja, ich weiß, mein Glaube. I live by his faith. Ich lebe aus seinem Glauben. I live by trusting his fruitfulness. Ich lebe, indem ich seiner Fruchtbarkeit vertraue. Stop. Believing what I believe, I wouldn't be fruitful anymore either. Wenn ich aufhören würde zu glauben, was ich glaube, würde ich auch nicht mehr fruchtbar sein. You have the same faith that I have. Du hast denselben Glauben, den ich habe. You have the same DNA that I have. Du hast dieselbe DNA, die ich habe. I'm gonna tell you something that I hope is gonna shake you up a little bit. Ich werde jetzt etwas sagen, das dich hoffentlich ein bisschen wachrüttelt. You have all the important talents that I have too. Du hast all die wichtigen Talente, die ich auch habe. You know why? Weißt du warum? Because my greatest talent is Christ in me. Weil mein größtes Talent Christus in mir ist. That's my greatest talent. Das ist mein größtes Talent. Talent and Adar. You have that same talent. Und du hast dasselbe Talent. The same Christ that lives in me and expresses himself through me is in you. Derselbe Christus, der in mir lebt und sich durch mich ausdrückt, ist in dir. So the devil is always trying to put your focus on you and your mistakes, your failures. Der Teufel versucht immer deinen Fokus auf dich, auf deine Fehler und dein Versagen zu richten. You compare yourself with other people. Dass du dich mit anderen Menschen vergleichst. Well, if you know what, if I would have had a past like him, I would be more fruitful too. Wenn ich eine Vergangenheit wie er hätte, wäre ich auch fruchtbarer. My dad never loved me. Mein Papa hat mich nie geliebt. My mom never told me that I'm special. Meine Mama hat mir nie gesagt, dass ich besonders bin. Why do you think that God is taking natural seeds and planting it into this world? Warum denkst du, dass Gott natürliche Samen nimmt und sie in diese Welt pflanzt? He doesn't do that. Er macht das nicht. Because every seed will grow according to its kind. Denn jeder Same wächst entsprechend seiner Art. God doesn't need more natural you in this world. Gott braucht nicht mehr von deinem natürlichen Ich in dieser Welt. God needs more Jesus is walking this earth. Gott braucht mehr Jesus, der auf dieser Welt wandelt. He who belongs to him, according to 1 Corinthians 6:17, is one spirit with him. Und derjenige, der ihm gehört, gemäß 1. Korinther 6:17, ist ein Geist mit ihm. One with Jesus. Wenn du eins mit Jesus bist, that means you have all the potential to be as fruitful as Jesus. Dann heißt das, dass du all das Potenzial hast, genau wie Jesus zu sein. So stop looking at yourself. Also hör auf dich selbst zu sehen. Stop looking, think you've got to do one more thing to be fruitful. Hör auf zu denken, dass du noch eine Sache tun musst, um fruchtbar zu sein. Get up and say, thank you for being fruitful, Jesus. Steh auf und sage, danke, dass du fruchtbar bist, Jesus. Thank you that you had enough faith in me. Danke, dass du genug Glauben in mich hattest, that I could be actually a new creation. Dass ich tatsächlich eine neue Schöpfung sein konnte. Ich weiß, dass wir Glauben in ihn haben müssen, aber er hat auch Glauben in dich. Did you believe that? Glaubst du das? He believes in Christ in you. Er glaubt an Christus in dir. Do you know that Jesus believes that you're a new creation? Weißt du, dass Jesus glaubt, dass du eine neue Schöpfung bist? Did you know that? Wusstest du das? God actually believes that you are a perfectly new creation. Gott glaubt tatsächlich, dass du eine vollkommen neue Schöpfung bist. You know that God believes that you can heal the sick and raise the dead? Wusstest du, dass Gott glaubt, du kannst die Kranken heilen und die Toten auferwecken? You know that he believes it? Weißt du, dass er das glaubt? He believes it so much that he's sure that you can do it. Er glaubt an so viel, dass er sicher ist, dass du es tun kannst. Aber Reinhard, ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Tja, vielleicht musst du anfangen, über dich das zu glauben, was er über dich glaubt. Vielleicht ist es Zeit zu glauben, dass du ein fruchtbarer Same bist. Vielleicht ist es Zeit zu glauben, dass er dich dort, wo du bist, bewusst gepflanzt hat. Vielleicht ist es Zeit, deine Augen nicht mehr aufs Natürliche zu richten. Und zu sagen, wow, Gott, du hast einen fantastischen Job gemacht, als du mich pflanztest. Religion calls arrogance. Siehst du, was die Bibel Demut nennt, nennt die Religion Arroganz. Let me say that again. Lass mich das nochmal sagen. What the Bible calls humility, religion calls arrogance. Was die Bibel Demut nennt, nennt die Religion Arroganz. Anybody who stands up and says, I'm perfect in Christ, I'm a new creation, watch me. Jeder, der aufsteht und sagt, ich bin perfekt in Christus, ich bin eine neue Schöpfung, schau mich an. Religion says, zudem sagt die Religion, man is arrogant. Das ist arrogant. The Bible says, he's humble enough to believe what I did on the cross. Die Bibel sagt, er ist demütig genug, um zu glauben, was ich am Kreuz getan habe. He's humble enough to believe that my work is perfect. Er ist demütig genug, um zu glauben, dass mein Werk perfekt ist. He actually trusts me that my work is perfect. Er vertraut mir tatsächlich, dass mein Werk perfekt ist. The whole world is waiting for Christians finally to become fruitful. Die ganze Welt wartet auf Christen, die endlich fruchtbar sind. And it doesn't happen through effort, it happens through believing the right things. Und es geschieht nicht durch Anstrengung, es passiert, wenn wir die richtigen Dinge glauben. Think with me. Denk mit mir. what happens when a Christian is in a difficult job situation? Was passiert, wenn ein Christ in einer schwierigen Arbeitssituation ist? Most of them try to get out of it. Die meisten versuchen, da herauszukommen. True or not true? Stimmt das oder nicht? Most Christian in a difficult job situation try to run away. Die meisten Christen versuchen, in einer schwierigen Arbeitssituation wegzulaufen. Oh, my boss treats me so bad. Oh, mein Chef behandelt mich so schlecht. I'm suffering persecution. Ich erlebe Verfolgung. Man, they don't pay me enough. Mann, sie zahlen mir nicht genug. My job is so hard. Mein Job ist so schwer. Well, what would happen if tomorrow morning you would wake up? Was würde passieren, wenn du morgen früh aufwachst? And you would say, und sagst, God is really, really smart. Gott ist wirklich, wirklich clever. He took me, er nahm mich, planted me in a really difficult situation, pflanzte mich in eine wirklich schwierige Situation, because he needed an incredible seed in that dark place. Weil er einen fantastischen Samen an diesem dunklen Ort brauchte. Lord, please never take me out of there. Herr, nimm mich bitte nie heraus. Thank you. Danke. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. I thank you so much. Jesus, ich danke dir so sehr, you had enough faith in me to plant me in such a complicated situation. Dass du genug Glauben an mich hattest, dass du mich in eine so komplizierte Situation gepflanzt hast. You have such a genius idea. Nur du kannst so eine geniale Idee haben. No human being would have planted me there. Kein Mensch hätte mich dort eingepflanzt. Man, your wisdom is incredible. Mann, deine Weisheit ist unglaublich. Thank you that you've planted me here. Danke, dass du mich hier gepflanzt hast. The whole business is going to be transformed because you planted me there. Wow, die ganze Firma wird verwandelt werden, weil du mich dort gepflanzt hast. Where is hate, they're going to see love. Wo Hass ist, werden sie Liebe sehen. Where there is anger, they're going to see kindness. Wo Ärger ist, werden sie Herzlichkeit sehen. Where there is opposition, they're going to see friendliness. Wo Widerstand ist, werden sie Freundlichkeit sehen. What would happen if you would believe that? Was würde passieren, wenn du das glauben würdest? Would stop sitting at home crying about your bad job and become fruitful. Du würdest nicht mehr zu Hause sitzen und über deinen schlechten Job jammern, sondern fruchtbar werden. The world doesn't need more crying Christians. The world needs fruitful Christians. Die Welt braucht nicht mehr heulende Christen. Die Welt braucht fruchtbare Christen. Do you know? Weißt du? In May I was in America. Im Mai war ich in Amerika. And I prayed for a woman. Und ich betete für eine Frau. And God gave me a prophetic word that was so clear. Und Gott gab mir ein prophetisches Wort, das so klar war. And I thought, und ich dachte, and the Lord said, say it. Und der Herr sagte, sag es. And here is what God said. Und hier ist das, was der Herr sagte. You see shit, I see manure. Du siehst Scheiße, ich sehe Dünger. You see shit, I see fertilizer. Du siehst Scheiße, ich sehe Düngemittel. I see fertilizer. Ich sehe Dünger. What looks so terrible to you is the fruitful ground for me. Was so schrecklich für dich aussieht, ist der fruchtbare Boden für mich. See, what have we Christians done? Was haben wir Christen getan? It's dirty, I want out. Es ist schmutzig, ich will heraus. And God says, you are my seed. Und Gott sagt, du bist mein Same. It's difficult, I want out. Es ist schwierig, ich will raus. And God said, you are my seed. Und Gott sagt, du bist mein Same. And then we blame God that our countries are in a mess. Und dann beschuldigen wir Gott, dass unsere Länder in so einem Chaos sind. God, do something. Gott, tu etwas. And God says, what else shall I do? I've planted you there as a fruitful seed. What else do you want me to do? Und Gott sagt, was soll ich noch machen? Ich habe dich dort als fruchtbaren Samen gepflanzt. Was soll ich noch tun? I told the Brazilians many times. Ich habe den Brasilianern sehr oft gesagt. While tens of thousands of Brazilian Christians have been praying. Während Zehntausende brasilianische Christen gebetet haben. God, do something for the children in Brazil. Dass Gott etwas für die Kinder in Brasilien tut. A couple came. Kam ein Ehepaar. And understood, we are God's seed. Und verstand, wir sind Gottes Same. We are God's seed. Wir sind Gottes Same. So now we are growing, spreading out everywhere. Nun wachsen wir und verbreiten uns überall. You know, somebody asked me this question. Jemand hat mir diese Frage gestellt. Debbie and me are moving to the northeast of Brazil in a couple of months. Weil Debbie und ich in 3 Monaten in den Norden von Brasilien ziehen. And somebody asked me this question. Und jemand fragte mich. Why would you move from Sao Paulo to one of the worst areas of Brazil? Warum zieht ihr von Sao Paulo in eine der schlimmsten Gegenden von Brasilien? Do you want to know the real answer? Wollt ihr die wahre Antwort hören? Because I want to. Weil ich möchte. That's the real answer. Das ist die echte Antwort. I want to. Weil ich möchte. Why do I want to go to a bad place? Warum will ich an einen schlechten Ort ziehen? It's the only way the bad place can turn into a good place if there's a good seed planted. Denn der einzige Weg, wie sich ein schlechter Ort zu einem guten Ort verwandeln kann, ist, wenn dort ein guter Same gepflanzt ist. So I'm not going to Terracina because that's where I want to build something. Ich gehe also nicht nach Terracina, weil ich dort etwas bauen will. I'm telling you, I'm going as God's seed. Ich sage euch, ich gehe als Gottes Same. And God's seed is always fruitful. Und Gottes Same ist immer fruchtbar. And you know what? Und wisst ihr was? The more shit there is, the greater the fertilizer. Je mehr Mist dort ist, desto besser ist der Dünger. So we didn't even have an option but be fruitful because there's so much fertilizer there. Wir haben also gar nicht die Option, nicht fruchtbar zu sein, weil es so viel Dünger gibt. I mean, the whole state is just one big pile of fertilizer. Der ganze Staat ist nichts anderes als ein großer Haufen Dünger. Can you imagine, sweetie, how fruitful we're gonna be? Kannst du dir vorstellen, wie fruchtbar wir sein werden, Liebling? See, this is the most fruitful season of our lives. Das ist die fruchtbarste Saison unseres Lebens. Because God is planting us in the middle of a huge field fertilized. Denn Gott pflanzt uns in die Mitte eines riesigen Feldes, das gedüngt ist. So stop crying at home when you don't like the fertilizer because it stinks. Also hört auf zu Hause zu jammern, wenn ihr den Dünger nicht mögt, weil er stinkt. You need it to be fruitful. Du brauchst ihn, um fruchtbar zu sein. Oh God, I wish you would have given me a happier marriage. Oh Gott, ich wünschte, du hättest mir eine glücklichere Ehe gegeben. Why would a Christian want a happy marriage? Warum will ein Christ eine glückliche Ehe? I think I said something wrong. Ich denke, ich habe etwas Falsches gesagt. We have one hallelujah. Wir haben ein Halleluja. Listen. Hört zu. Do you really think that God's primary goal for your marriage is for you to be happy? Denkst du wirklich, dass es Gottes Hauptziel in deiner Ehe ist, dass du glücklich wirst? Of course not. Natürlich nicht. Primary goal for your marriage is for you to learn to love perfectly. Gottes Hauptziel in deiner Ehe ist, dass du lernst, vollkommen zu lieben. So that you can express God who loves perfectly. Damit du Gott ausdrücken kannst, der perfekt liebt. Who learns to love a wife perfectly that's always sweet? Wer lernt, eine Frau vollkommen zu lieben, die immer süß ist? You don't need the power of God to love a sweet wife. Du brauchst die Kraft Gottes nicht, um eine süße Frau zu lieben. You don't need the power of God to love a kind husband. Du brauchst die Kraft Gottes nicht, um einen freundlichen Ehemann zu lieben. Any woman can love a kind husband. Jede Frau kann einen freundlichen Ehemann lieben. So what have we Christian done? Doch was haben wir Christen getan? Oh, my wife is not a good wife. Oh, meine Frau ist keine gute Frau. God, change my wife. Gott, verändere meine Frau. God says, don't you understand? I'm trying to have you fruitful. Und Gott sagt, verstehst du nicht? Ich versuche, dich fruchtbar zu machen. You're my fruitful seed in this marriage. Du bist mein fruchtbarer Samen in dieser Ehe. And you need this fertilizer. Und du brauchst diesen Dünger. So stop complaining and be thankful. Also hör auf zu klagen und sei dankbar. And as you learn to be thankful for the fertilizer, the fruit will grow much quicker. Und wenn du lernst, dankbar für den Dünger zu sein, wird die Frucht viel schneller wachsen. Do you know what? Weißt du was? The people who complain about the fertilizer, they themselves usually stink more than the fertilizer they complain about. Die Menschen, die sich über den Dünger beschweren, stinken normalerweise mehr als der Dünger, über den sie sich beschweren. Right? Stimmt doch, oder? Oh, hey. And God says, look at yourself. Und Gott sagt, schau dich selbst an. The only reason why you are great is because I see Christ in you. Der einzige Grund, warum du großartig bist, ist, weil ich Christus in dir sehe. God sees Christ in me, that's why I'm perfect. Gott sieht Christus in mir, deshalb bin ich perfekt. I'm very glad he doesn't look at the natural old Reinhard. Ich bin sehr froh, dass er nicht auf den natürlichen alten Reinhard schaut. He looks at Christ in me. Er schaut Christus in mir an. That's what we need to learn to do. Und das müssen wir lernen zu tun. So God has planted you where you are and he really is determined to have you fruitful. Gott hat dich also dort gepflanzt, wo du bist und er ist wirklich entschlossen, dich fruchtbar zu machen. And this world needs Christians who believe that. Und diese Welt braucht Christen, die das glauben. If Jesus said to 12 messed up guys, I've chosen you to bring much fruit, what do you think he's saying to you? Wenn Jesus zu 12 verkorksten Männern sagte, ich habe euch erwählt, dass ihr viel Frucht bringt, was denkst du, sagt er zu dir? Do you know, I've not always been a great guy. Wisst ihr, ich war nicht immer ein großartiger Mensch. But I never stole money from the church account. Aber ich habe nie Geld vom Gemeindebankkonto geklaut. Judas did. Judas hat das getan. And Jesus still called him. Und Jesus hat ihn dennoch berufen. It's like, there is nothing in the Bible that you can show me. Es gibt nichts in der Bibel, das du mir zeigen könntest, that God has planned anything else for any Christian, dass Gott irgendetwas anderes für jeden Christen geplant hat, but to be fruitful, als fruchtbar zu sein. And you know what? Und weißt du was? Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. When you bring much fruit, guess who is glorified? Wenn ihr viel Frucht bringt, rate mal, wer verherrlicht wird. What did he say? Was sagte er? So that the Father may be glorified. Damit der Vater verherrlicht wird. I'm going to say something that's a very sad thing. Ich sage jetzt etwas, das sehr traurig ist. And I mean, it's very sad. Ich meine, es ist sehr traurig. And this is my own sadness and my opinion. Und das ist meine eigene Traurigkeit und meine Meinung. The majority of the fruitfulness in the church doesn't glorify the Father, it promotes man. Die Mehrheit der Fruchtbarkeit in der Gemeinde verherrlicht den Vater nicht. Sie verherrlicht den Menschen. And I'm sure the Father cries more tears about it than I have ever cried. Und ich bin sicher, dass der Vater mehr Tränen weint, als ich jemals geweint habe. Wherever man is promoted because man has been fruitfulness, it's not his fruitfulness. Wo immer Menschen gelobt werden, weil der Mensch fruchtbar war, ist das nicht seine Fruchtbarkeit. That's not his fruitfulness. Das ist nicht seine Fruchtbarkeit. When you bring much fruit, my Father shall be glorified. Er sagte, wenn ihr viel Frucht bringt, wird mein Vater verherrlicht. Any fruit that you can produce because you've learned to be smart doesn't glorify the Father. Jede Frucht, die du produzieren kannst, weil du gelernt hast, klug zu sein, verherrlicht den Vater nicht. Any fruit that grows, jede Frucht, die wächst, because you say, Jesus, you planted me here and I trust you. Weil du sagst, Jesus, ich wachse, weil du mich hier gepflanzt hast und ich vertraue I'm dir. Perfect in Christ. Ich bin perfekt in Christus. I'm never gonna run away. Ich werde nie wegrennen. I'm never gonna complain again. Ich werde mich nie wieder beschweren. I'll always say, thank you, Jesus. Ich werde immer Danke, Jesus, sagen. Egal durch was ich gehe, ich werde immer Danke, Danke, Danke, Jesus sagen. No, you don't plant bad seeds. Weil ich weiß, dass du keine schlechten Samen pflanzt. No, you don't make mistakes. Ich weiß, dass du keine Fehler machst. For you believed in me when you planted me here, and I believe it too. Deshalb hast du an mich geglaubt, als du mich hier gepflanzt hast, und ich glaube es auch. And that fruit glorifies the Father. Und diese Frucht wird den Vater verherrlichen. Everybody has to recognize it's him that planted, him that made it grow. Denn jeder muss erkennen, dass er es war, der es gepflanzt hat, und er, der den Samen wachsen lässt. Es ist Zeit, dass die Gemeinde alles ausräumt, was Menschen verherrlicht hat. Es ist Zeit, dass jeder einzelne Christ, der sich anschaut und denkt, ohne ihn kann ich nichts tun, und dann holt er tief Luft und sagt, er macht keine Fehler. Er hat mich hierhin gepflanzt, um fruchtbar zu sein. Deshalb habe ich gar keine Wahl. Ich bin bestimmt, fruchtbar zu sein. Jesus, ich vertraue dir. Und plötzlich bist du überrascht über die Frucht, die überall aufwächst. Du wirst überrascht sein, wie jeden Tag Menschen mit dir verbunden werden. Und am Ende des Tages gehst du ins Bett und sagst, Jesus, du hast es wieder getan. Wie? Und er sagt, ich weiß, was ich tue. Ich kenne die Samen, die ich pflanze. I believe in the seeds I plant. Ich glaube an die Samen, die ich pflanze. Trusted me that you could be fruitful. Du hast mir vertraut, dass du fruchtbar sein kannst. That's all. Das ist alles. What would be, was wäre, if 1,000, however many people are in this room right now, wenn 1,000 oder wie viele Menschen auch immer in diesem Raum sind, would walk out of this meeting, aus diesem Treffen gehen, stop expecting God to change one more thing in their lives, und aufhören würden zu erwarten, dass Gott nur noch eine Sache in ihrem Leben ändert. Praying and trying to convince God to change the circumstances, die aufhören zu beten und zu versuchen, Gott davon zu überzeugen, dass er die Umstände ändert. Whining and complaining about their difficult situation, die aufhören zu heulen, zu jammern und zu klagen über ihre schwierige Situation. Stop comparing yourself with other Christians, die aufhören, sich mit anderen Christen zu vergleichen, and say, und sagen, I am your seed. Ich bin dein Same. You only plant seed with your DNA. Und du pflanzt nur Samen mit deiner DNA. So wherever I am, that's where I am fruitful. Deshalb, wo immer ich bin, werde ich fruchtbar sein. You need a nice place to be fruitful. Ich brauche keinen schönen Ort, um fruchtbar zu sein. You just need to believe that you've planted me. Ich muss nur glauben, dass du mich gepflanzt hast. You suddenly businesses would prosper like you have no idea. Ich sage euch, plötzlich würden Firmen so erfolgreich sein, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Suddenly, teachers would impact their students like you've never seen. Plötzlich würden Lehrer ihre Schüler so sehr beeinflussen, wie du das nie erlebt hast. Suddenly, doctors would lay their hands on the sick and the people would get healed in the hospital. Plötzlich würden Ärzte den Kranken die Hände auflegen und Menschen würden in Krankenhäusern geheilt werden. Suddenly, people in the stores would prophesy to the people who pay the stuff and buy from them. Plötzlich würden Menschen über diejenigen prophezeien, die Dinge kaufen und dafür bezahlen wollen. You will be as fruitful as you believe that God wants you to be fruitful no more. Du wirst genauso fruchtbar sein, wie du glauben kannst, dass Gott dich fruchtbar gemacht hat, nicht mehr. He never made a mistake when he planted you. Er hat nie einen Fehler gemacht, als er dich pflanzte. Niemals. And it's his greatest desire. Und es ist sein größter Wunsch. That we all are fruitful, it means to express Jesus wherever we go. Dass wir alle fruchtbar sind, das heißt, wir demonstrieren Jesus, wo immer wir hingehen. Do you know, I am very passionate to stop Christians from thinking and speaking and feeling negative. Weißt du, ich habe viel Leidenschaft dafür, Christen dazu zu bringen, dass sie aufhören, negativ zu denken, zu sprechen und zu fühlen. Thinking, feeling and believing. Zu denken, zu fühlen und zu glauben. God takes a perfect seed. Gott nimmt einen perfekten Samen. You. Dich. I'm not perfect. Ich bin nicht perfekt. Yes, the Bible says you're perfect in Christ. Doch, die Bibel sagt, du bist perfekt in Christus. A new creation that is not perfect. Es gibt keine einzige neue Schöpfung, die nicht perfekt ist. The moment you got saved, you've become perfect. In dem Moment, in dem du gerettet wurdest, wurdest du perfekt gemacht. You need to learn to walk according to it. Vielleicht musst du lernen, dem gemäß zu wandeln. Aber ich will dir etwas sagen. Du wirst nicht darin wandeln, bevor du es nicht zuerst glaubst. Wir wollen in etwas wandeln, das wir nicht glauben. Doch das funktioniert nicht. In dem Moment, in dem du es glaubst, wirst du ganz natürlich als Sohn Gottes wandeln. The moment you believe that you are God's new creation and fruitful seed wherever you are. In dem Moment, in dem du es glaubst, dass du Gottes Schöpfung bist, ein fruchtbarer Same, wo immer du bist. You will bring fruit. You know why? Wirst du Frucht bringen. Weißt du warum? Because the Father will make sure. Weil der Vater dafür sorgen wird. Not you. Nicht du. You believe the right thing. The Father makes sure you're fruitful. Du glaubst das Richtige. Der Vater stellt sicher, dass du fruchtbar bist. See, don't misunderstand what I'm trying to tell you. Versteh nicht falsch, was ich versuche dir zu sagen. I don't put any effort in being fruitful. Ich strenge mich überhaupt nicht an, fruchtbar zu sein. But I put a lot of effort into believing the right things in my heart. Aber ich strenge mich sehr an, die richtigen Dinge in meinem Herzen zu glauben. Except for Debbie, nobody knows me as well in this room than Daniel. Außer Debbie kennt mich niemand in diesem Raum so gut wie Daniel. And Daniel can testify, I put a lot of effort into believing, thinking and feeling the right thing. Und Daniel kann bezeugen, dass ich mich sehr anstrenge, die richtigen Dinge zu glauben, zu denken und zu fühlen. See, I am as fruitful as I believe that he called me to be fruitful. Ich bin so fruchtbar, wie ich glaube, dass er mich berufen hat, fruchtbar zu sein. I'm not as fruitful as hard I work. Meine Fruchtbarkeit hängt nicht davon ab, wie hart ich arbeite. I don't work hard to be fruitful. Ich arbeite nicht hart, um fruchtbar zu sein. I don't do that. Ich mache das nicht. I do what I do because I love to serve Jesus. Ich tue das, was ich tue, weil ich es liebe, Jesus zu dienen. Put any effort in being fruitful. Aber ich strenge mich überhaupt nicht an, fruchtbar zu sein. But I put effort every day in making sure my heart believes the right things. Aber ich strenge mich jeden Tag an, darauf zu achten, dass mein Herz die richtigen Dinge glaubt. No matter where in the world God sends me, I will always be fruitful. Es ist also egal, wo immer auf der Welt Gott mich hinschickt. Ich werde immer fruchtbar sein. He doesn't plant bad seeds. Denn er pflanzt keine schlechten Samen. Because the moment he planted me, he says, I believe in this. In dem Moment, in dem er mich gepflanzt hat, sagt er, ich glaube daran. The moment he planted you, he believed in your potential. In dem Moment, als er dich pflanzte, glaubte er an dein Potenzial. He believed in the divine nature inside of you. Er glaubt an die göttliche Natur, das göttliche Wesen in dir. He believed that if you believe the right thing, it's an impossibility for you to fail. Er glaubt, sofern du die richtigen Dinge glaubst, kannst du unmöglich versagen. Why would you want to run away from a field that you know where you can be fruitful in? Warum möchtest du von einem Feld davonrennen, von dem du weißt, dass du darin fruchtbar sein kannst? Why? Warum? Because we believe the wrong things. Weil wir die falschen Dinge glauben. So after tonight, no more believing these religious lies. Nach heute Abend glaubt nie wieder an diese religiösen Lügen. You are his seed. Du bist sein Same. You have his nature, his DNA. Du hast sein Wesen, seine Natur, seine DNA. And he is desiring through you to impact everybody around you. Und er sehnt sich danach, durch dich jeden in deinem Umfeld zu beeinflussen. Er sehnt sich danach, dass Menschen jeden Tag kommen, um von dieser Frucht zu essen. Er sehnt sich danach, dass Menschen Jesus schmecken und riechen, wenn sie in deine Nähe kommen. Und er glaubt das. Es ist Zeit, dass du es auch glaubst.